Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 621, an Goethe, Jena, den 12. Juli 1799. Die Vorteile, die Sie mir so freundschaftlich bewilligen, kommen mir bei meiner kleinen Haushaltung so erquicklich und erwünscht, wie der Regen, der seit vorgestern unser Tal erfreut und erfrischt hat. Auch die Facilität des Hofkamerads erfreut mich, insofern sie mir beweist, dass er mit meiner theatralischen Gabe nicht unzufrieden war, dass uns ein schönes Geschenk von Silberarbeit von Seiten der regierenden Herzogin erwachte, haben wir auch schon vernommen. Die Poeten sollten immer nur durch Geschenke belohnt, nicht besoldet werden. Es ist eine Verwandtschaft zwischen den glücklichen Gedanken und den Gaben des Glücks. Beide fallen vom Himmel. Ich habe die Aufsätze über Akademien und Zeichenschulen nun mit Aufmerksamkeit durchlesen und große Freude daran gehabt. Ja, ich konnte nicht davon wegkommen, bis ich am Ende war. Außerdem, dass Sie so richtig gedacht und so praktisch überzeugend sind, sind Sie auch äußerst anziehend geschrieben und müssten notwendig, wenn man das Publikum nicht ganz und gar widerstrebend annehmen muss, für sich allein schon die Propyläen in Aufnahme bringen. Jetzt müssen wir vorerst nur an die möglichste Verbreitung und Bekanntmachung der Propyläen denken, und es würde zu diesem Zwecke nicht übel getan sein, einige Dutzend Exemplare an die rechten Plätze zu verschenken. Auch wollen wir, wenn Sie hierher kommen, zusammen ein halbes Dutzend Anzeigen des Journals für die öffentlichen Blätter aufsetzen. Cotta wird sie schon anzubringen wissen. Mit meiner Arbeit geht es zwar nicht sehr schnell, aber doch seit einiger Zeit ohne Stillstand fort. Die nötige Exposition des Prozesses und der Gerichtsform hat, außerdem, dass solche Dinge mir nicht geläufig sind, auch eine Tendenz zur Trockenheit, die ich zwar überwunden zu haben hoffe, aber doch nicht ohne viel Zeit dabei zu verlieren, und zu umgehen war sie nicht. Die englische Geschichte von Rapin Toira, die ich seit dieser Arbeit lese, hat den guten Einfluss, mir das englische Lokal und Wesen immer lebhaft vor der Imagination zu erhalten. Möchten Sie nur auch bald hier sein können, selbst mein Garten, wo die Rosen und Lilien in der Blüte stehen, würde Sie reizen. Leben Sie recht wohl und grüßen Sie Meiern. Von meiner Frau viel schöne Grüße. SCH